Kundgabe 7088. Empfangen am 10.04.1958. Unglaube an Geist wirken, Unverständnis der Schrift. Wer nicht an das Wirken meines Geistes glaubt in der Form, dass ich selbst zu den Menschen rede, dass sie mein Wort vernehmen können in sich selbst, der hat auch kein Recht, sich auf die Bibel zu berufen, als angeblich einzige Schrift, durch die ich meinen Willen kundgab. Denn er kennt diese Bibel nicht, er liest sie nur mit seinem Weltverstand, nicht aber erleuchteten Denkens. Ansonsten er auch in diesem von meinen Jüngern niedergeschriebenen Wort die Hinweise auf mein Wirken des Geistes im Menschen finden würde. Ich bleibe bei euch bis an der Welt Ende. Was anderes sollte das bedeuten, als dass ich stets und ständig unter euch weile im Geist, da ich körperlich euch verließ, als ich gen Himmel aufgefahren bin. Und wenn ich nun euch meine Gegenwart verheißen habe, glaubet ihr dann, dass ich mich still verhalte und euch keinen Beweis meiner Gegenwart geben werde? Ich will mich euch offenbaren. Ich will euch den Tröster senden, der wird euch in alle Wahrheit leiten und euch erinnern alles dessen, was ich euch gesagt habe. Konnte ich wohl noch deutlicher euch Hinweise geben auf mein geistiges Wirken an und in euch? Wie solltet ihr wohl anders in die Wahrheit geleitet werden, als durch Belehrungen, die euch die ewige Wahrheit selbst zugehen lässet? Wie könnte ich wohl anders euch erinnern, meines damals gesprochenen Wortes, als dass ich euch anspreche und euch alles ins Gedächtnis rufe? Wie könnte ich mich euch anders offenbaren, als dass ihr meiner Nähe inne werdet, dass ihr einen Beweis meiner Gegenwart empfanget? Und was bewegt euch, dass ihr mein von oben gesprochenes Wort ablehnet zu dieser Ablehnung? Doch niemals der Drang nach Wahrheit. Vielmehr wollet ihr nicht aus eurer geistigen Blindheit herausgeführt werden. Es gefällt euch wohl, darin zu verharren. Ihr sehnet euch nicht nach Licht und ihr seid innerlich hochmütig. Es muss euch dies gesagt werden, auf dass ihr eine Erklärung wisset, warum euch meine Worte nicht berühren, warum ihr sie nicht als Stimme des Vaters erkennet. Denn tiefe, innerliche Demut würde euer Herz öffnen zum Empfang von Gnadengaben, die unvergleichlich köstlich sind, die eben erst dann zu Gnadengaben werden, wenn der Mensch demütig ist. Immer wieder habe ich während meines Erdenwandels der Ausgießung meines Geistes Erwähnung getan. Und die Menschen wissen es aus der Schrift, dass diese Verheißung in Erfüllung ging an meinen Jüngern nach meiner Auffahrt zum Himmel. Meine Verheißungen galten aber nicht nur meinen Jüngern, sie galten allen Menschen, die gleich meinen ersten Jüngern fest an mich glaubten und in der Liebe lebten. Warum sollte ich nur zu meinen damaligen Jüngern gesprochen haben durch den Geist? Warum soll ich nicht immer wieder zu denen sprechen dürfen, die mir in Liebe ergeben sind, die mir dienen und mein Evangelium wieder hinaustragen wollen in die Welt? Ihr, die ihr ablehnet, ihr seid wahrlich noch nicht von meinem Geist erleuchtet. Ihr höret mich nicht und ihr verstehet auch nicht mein geschriebenes Wort, wenngleich euch jeder Buchstabe bekannt ist. Ihr seid noch tot im Geist, ansonsten ihr meine Stimme erkennen möchtet, denn ich rede wahrlich so, dass ich zu erkennen bin von jedem Menschen, der guten Willens ist. Euer Wille aber ist nicht gut, weil ihr euch noch beherrschen lasset von meinem Gegner, der seine hochmütige Gesinnung auch in euch gelegt hat. Und durch den Hochmut bricht meine Gnade nicht hindurch. Der Hochmut wird stets ablehnen, was meine Liebe darbietet als ein unermessliches Gnadengeschenk, denn der Hochmut ist Anteil des Gegners und dieser wird immer den Menschen beeinflussen, Worte der Liebe und Gnade des Vaters zurückzuweisen. Und bevor ihr nicht demütig werdet in euren Herzen, wird euch auch meine Gnadengabe nicht erquicken, sondern ihr werdet alles anfeinden, was durch die Stimme des Geistes den Menschen vermittelt wird zu ihrem Seelenheil. Und es wird euch auch die Schrift nicht mehr sein und geben als tote Buchstaben. Ihr werdet auch durch die Schrift nicht zum Leben gelangen, weil auch durch die Schrift ich nur reden kann zu denen, die in tiefster Demut mich bitten, dass ich selbst zu ihnen sprechen möge. denn nur dem Demütigen schenke ich meine Gnade. Amen.